1. Der Mensch, der von einer Frau geboren wird, hat nur ein kurz Lebenszeit und ist voller Sorgen. 2. Blüht wie ein Blum auf und verwelkt schnell, verschwindet wie ein Schatten und bleibt nicht bestehen. 3. Und doch beobachtet ist du solche verganglichen Wiesen genau und siehst mich sogar vor den Gericht. 4. Wie konnte ein reiner Mensch von einem unreinen abstammen? Das ist unmöglich. 5. Die Sainte festgesetzt sind und du die Anzahl seiner Monate bestimmtest, wobei ein Grenz nicht überschreiten kann. 6. Dann wenn die Ditch von ihm ab, damit zur Ruhe kommt und sein begrenzte Lebenszeit wie ein Tagelone geniessen kann. 7. Denn für einen Baum gibt es Hoffnung, werde gefolgt, trebt a new Trieb aus, und sein Jungen Schosslinge wachsen weiter. 8. Selbst wenn sein Wurzel im Boden alt wird und sein Stumpf im Staub absterbt. 9. So schlagt beim Kontakt mit Wasser wieder aus und bildet neuzweig wie ein frisch gepflanzte Pflanz. 10. Stirbt jedoch ein Mensch, so liegt leblos die, wenn verschieden ist, wo ist dann? 11. So wie das Wasser aus einem See verschwindet und ein Fluss versiegt und austrocknet. 12. So legt sich der Mensch nieder und steht nicht wieder auf, erwacht nicht aus seinem Schlaf und ruht sich nicht, bis der Himmel verget. 13. Ach, wenn du mich doch im Totenreich bewahren und verbergen würdest, bis dein Sohn sich gelegt hat. Dann würdest du mir ein Frist setzen und dich meiner erinnern. 14. Wenn ein Mensch stirbt, kann dann wieder leben? In diesem Fall wird ich allmähntage des Kampfes ausscharen, bis mein Erlösung kam. 15. Du würdest mich rufen, und ich würde dir antworten, du würdest dich nach dem Werk deiner Hand sehnen. 16. Doch jetzt sollst du jeden meiner Schritte und Gesten kennen meiner Sünden vorüber. 17. Mein Verhängnis sind wie in einem Beutel versiegelt, und mein Schutz du fest verschlossen. 18. Aber so wie ein Berg zerfällt und ein Fels von seinem Platz wegbewegt wird. 19. Und wie Wasserstein abtragt und sein Fluten diode wegschwemmen, so as du die Hoffnung des Menschen zerstört. 20. Du überwältigst in für immer, und verget, du entstellst sein Aushen und last in dahinscheiden. 21. Wenn sein Kinder zu Ehren kommen, weiß es nicht, und wenn sie in not geraten, nimmt kein Notiz davon. 22. In sein eigener Leib empfindet Schmerz, und ne sein eigen Seel trauert sich selbst.